Also das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Also wenn man das Video anschaut, ich habe jetzt leider nur das aus dieser Gruppe, aber da ist prangt immer rechts oben das Logo der ADL. Und dann zitieren die da den AfD-Politiker, den Curio. Also die ADL, Amplitude Defamation League, ist die Organisation, die alle Kritik an der Einwanderung zensiert auf Facebook und auf YouTube, habe ich euch ja schon öfter erzählt. Tochtergesellschaft von B'nai B'rith. Man braucht auf der Webseite von den beiden gehen, B'nai B'rith und ADL, die trommeln seit Jahren für Einwanderung, Legalisierung für illegale Einwanderung, von illegalen Einwanderern. Und jetzt beschweren sie sich. Ist ja unglaublich. Und übrigens hat ja die Kanzlerin, die dafür verantwortlich war, einen Preis gekriegt von B'nai B'rith. Vielleicht sollten sie mal bei ihr anrufen, statt solche Videos zu machen. Ja? Also wenn das echt ist und nicht, dass das Satire ist oder was weiß ich, keine Ahnung, aber das Logo ist da oben. Da würde sowas fälschen, ne? Also unglaublich. Aber ich meine, man kann es auch so sehen, wenn selbst die drehen, ja, die jetzt zum Gutteil die ganze Scheiße eingebrockt haben, ne? Wie gesagt, seit Jahrzehnten trommeln die für mehr Einwanderung, seit Jahrzehnten, ja, noch länger. Also die ADL seit Jahrzehnten und die B'nai B'rith, seit sie existieren.